Gedanke. Zuerst kommt bei uns Menschen ein inneres Bild vor, ehe wir die Dinge verstehen können. Eine Einsicht mittels der Anerkennung der Bezeichnungen der gegebenen Dinge im Bildraum einer Sprache hat uns etwas Gutes möglich gemacht. Nach und nach haben sie ihr Gesicht erhalten. Dann ist unsere Vorstellung vernehmbar erschienen.